Mike und Sven gegen den Rest der Welt und wir sind die einzigen, die wie Hunde bellen. Nur versteckt hinter Masken, versteht uns nicht falsch. Ihr wollt es nicht raffen, euer Ausdruck ist kalt. Kalt wie der Winter und still wie der Wald. Ihr redet niemals über Gott und die Welt und seid doch nur ihr selbst in einem Loch dieser Welt. Was bringt's heute noch, die Message zu teilen? Wir wollen euch was zeigen, Zeile für Zeile. Ihr habt unsere Masken falsch interpretiert. Wir wollen euch beweisen, wir tragen Masken wie ihr. Diese Maske, die ich trage, ist der Spiegel eures Lebens. Diese Maskerade, was will sie euch geben? Mit eurer Hasstirade gibt Gott euch keinen Segen. Ihr landet in der Hölle, ihr böse Gesichter da draußen. Macht das Licht an da draußen, ich kann nicht anders glauben. Unfuck Nachbars, die Masken des Alters. Wir hinterlassen Spuren und haften wie Allrad. Unsere Masken wären passend zum Wahltag. Ausdruckslos wie ihr, unsere Fratzen sind startklar. Unfuck Nachbars, die Masken des Alters. Wir hinterlassen Spuren und haften wie Allrad. Unsere Masken wären passend zum Wahltag. Ausdruckslos wie ihr, unsere Fratzen sind startklar. Die Leute haben keinen Ausdruck und es stöhnen wir da. Keine Emotionen in die Krise, was da zählt es nur an? Hab keinen Spaß mehr im Leben, nur mehr abgezogene Mundwinkel, es liegt was in der Luft. Wie Arschloch war mein Hund stinken, ich würde euch gern was sagen. Und ich hab scharf der Zunge bieten, wegen euch im New York 15 denken kann ich auch keinen guten Film. Weshalb es so satz wie es heißt, es ist ein Einheitsbrei. Jeden Tag derselbe Alltag wie die Einheitserei. Muss überlegen, wie ich Lieder schreibt, dass mich nicht falsch versteht. Was bei einem Song ist, nichts zum Checken gibt, die Zoll und geh. Ich halt euch am Schwem. Das ist kein Schmäh, das ist ein Weh, doch meine Texte kriegen. Oder bessere Sänger, fettigeres Lehmer, Trapshits benehmen. Immer wieder mach ich das, was ich nicht hören will, was ich nicht hören soll, doch was ich nicht sterben. Wenn ein Trottel nicht weiß, was ich da tue, dann sag ich ihm, dass er sterben soll. Ich hab's ja gewusst, der Wappler eben. Warum benehmt sich so krass daneben? Stecken aus dem Ohr, Strom ist an, wenn es auch nichts hilft, ich da Kraft daneben. Unfuck Nachbars, die Masken des Alters. Wir hinterlassen Spuren und haften wie Allrad. Unsere Masken wären passend zum Wahltag. Ausdruckslos wie ihr, unsere Fratzen sind startklar. Unfuck Nachbars, die Masken des Alters. Wir hinterlassen Spuren und haften wie Allrad. Unsere Masken wären passend zum Wahltag. Ausdruckslos wie ihr, unsere Fratzen sind startklar. Spiegel an der Wand, wer hat den wenigsten Verstand im Land? Bei uns ist fix, ihr Wappler checkt's nix, weil's einer auf unsere schlauen Tricks. Mit den Masken zeigen wir euch, wie ausdruckslos und gerade bleibt. Ihr seid und schwitzt und schreit ganz wild, scheißt euch auf einen eigenen Spiegelbild. Doch ich bin die Rettung der Nation, mach euch eine Schönheitsoperation. Ich tack euch die Arschbacken an die Ohren, dann könnt's mit dem Schwanz in der Nase bohren. Wenn's dann noch meinst, das gefällt mir nicht, lass ich euch nur Darmspülung durchs Gesicht. Und ein kranke Gedanken, eine Impfung mit Wodka, wer das so gesagt hat, der Rap-Doktor. Unfuck Nachbars, die Masken des Alters. Wir hinterlassen Spuren und haften wie Allrad. Unsere Masken wären passend zum Wahltag. Ausdruckslos wie ihr, unsere Fratzen sind startklar. Unfuck Nachbars, die Masken des Alters. Wir hinterlassen Spuren und haften wie Allrad. Unsere Masken wären passend zum Wahltag. Ausdruckslos wie ihr, unsere Fratzen sind startklar. Unfuck Nachbars, die Masken des Alters. Wir hinterlassen Spuren und haften wie Allrad. Unsere Masken wären passend zum Wahltag. Ausdruckslos wie ihr, unsere Fratzen sind startklar. Unfuck Nachbars, die Masken des Alters. Wir hinterlassen Spuren und haften wie Allrad. Unsere Masken wären passend zum Wahltag. Ausdruckslos wie ihr, unsere Fratzen sind startklar.